ist leider ging. Am Fenster Abschied an, der gar nicht enden kann. Leb wohl, auf Wiedersehen, ich muss jetzt wirklich gehen. Hin und wieder schlägt von fern eine Uhr die neue Stunde, und es schaut ein kleiner Stern, ob wir immer noch dort stehen. Vor einer Gartentür sagst du gute Nacht zu mir. Leb wohl, auf Wiedersehen, jetzt muss ich aber.